Achter Dialog, Seite 85. Machiavell. Beachte wohl, in welche Lage ich mich versetzt habe. Ich habe augenblicklich jede Macht unterdrückt, mit Ausnahme der meinigen. Wenn die noch bestehenden Einrichtungen mir irgendein Hindernis entgegensetzen können, so ist das eine reine Formsache.